Kapitel 59. Das Problem der Habsucht. Erste Habsucht wird nie Erfüllung finden. Es liegt in der Natur der Sünde, dass sie nie Erfüllung finden kann. Je mehr du hast, je mehr wirst du haben wollen. Wenn du für dich in Gott und in seiner Liebe keine Erfüllung finden kannst, gibt es auch nichts anderes, was dich zufriedenstellen und ausfüllen könnte. Wenn du versuchst, deine Erfüllung im Materiellen zu finden, wirst du sie überhaupt nie finden. Ich habe eine Aufgabe für dich. Erstens, finde heraus, wie viele Leute es gibt, die richtig wohlhabend und gleichzeitig zutiefst unglücklich und sogar suizidgefährdet sind. Du wirst erstaunt sein über das Ergebnis deiner Recherchen. Zweitens, finde heraus, wie viele Menschen durchs Lottospielen Millionäre geworden sind. Es wird dich überraschen, dass sich das Leben der meisten dieser Menschen negativ verändert hat. Das stimmt mit dem überein, was das Neue Testament lehrt: wenn du dein Herz darauf ausrichtest, Reichtum zu erlangen, wirst du elend enden. Aber wenn du es Gott überlässt, dich zu segnen und dir Wohlstand zu geben, wirst du glücklich und zufrieden sein. Zweite Habsucht lenkt dein Herz von Gott weg. Wenn du einfach Gott und seine Gerechtigkeit suchst und leidenschaftlich für ihn lebst, werden dich alle seine Segnungen, die er dir gibt, nicht von ihm weglenken. Wenn du dein Leben im Gegensatz zur Schrift lebst, deinen Fokus auf materielle Dinge richtest und habsüchtig wirst, wird das dein Herz von Gott wegführen. Gott möchte nicht 99% unseres Herzens. Gott möchte ein ungeteiltes Herz. Dritte Habsucht zerstört das Leben vieler. Denk an die ganzen Diktatoren in der Welt, die einfach nur aufgrund ihrer Habsucht das eigene Volk bis zur Armut ausgebeutet haben. Oder denk an die Korruption in Brasilien. Es könnte ein sehr reiches und wohlhabendes Land sein, aber aufgrund von Habsucht leiden heute viele Menschen. Oder denk an viele Großunternehmen, die aus reiner Habsucht kleine Kinder wie Sklaven ausbeuten. Ich könnte mit meiner Aufzählung all derer, die aufgrund von Habsucht leiden, endlos fortfahren. Ich denke, ich habe hier im Buch sehr gut verdeutlicht, dass ich nicht gegen Wohlstand bin oder dagegen, dass das Volk Gottes gesegnet und wohlhabend ist. Sondern ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott alle seine Kinder segnen und ihnen Wohlstand geben möchte. Dennoch müssen wir uns den ganzen Ratschluss Gottes in seinem Wort anschauen und erkennen, dass die Bibel sehr deutlich die Gefahren aufzeigt, die auf uns lauern, wenn wir nach Geld und Wohlstand trachten. Wenn du lernst im Glauben den Segen des Herrn zu empfangen und an biblischen Wohlstand zu glauben, wird dein Herz frei werden. Und das bedeutet echte Freiheit.